Kapitel 4 Übung A10 Frau Ertl vereinbart einen Termin. Hören Sie das Telefongespräch. Welche Aussage ist richtig? Kreuzen Sie an. Aqua, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Martina Ertl hier. Könnte ich bitte Herrn Schröder sprechen? Wir haben 3 Mitarbeiter mit dem Namen Schröder. Herrn Schröder von der Abteilung Einkauf. Ah, Heinrich Schröder. Ich verbinde Sie. Wie war Ihr Name? Ertl. Ich buchstabiere. E-R-T-L. Einen Moment bitte. Schröder. Ja, guten Tag, Herr Schröder. Martina Ertl hier von der Firma Cleanfix. Ich möchte gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Worum geht es, Frau Ertl? Es geht um unsere neuen Reiniger für Schwimmbäder. Ich würde Ihnen gerne unser neues Produkt präsentieren. Ja, das interessiert mich. Wir sind mit Ihren Produkten immer sehr zufrieden. Hätten Sie nächste Woche Zeit? Am Dienstag zum Beispiel. Oh, das tut mir leid. Ich habe Dienstag schon andere Termine. Ich hätte aber am Montag, am Mittwoch oder am Donnerstag Zeit. Passt es Ihnen am Donnerstag um 11 Uhr? Ja, Donnerstag, 11 Uhr, passt mir sehr gut. Dann erwarte ich Sie am Donnerstag, dem 3. November um 11 Uhr. Bitte melden Sie sich an der Rezeption. Ich hole Sie dann von dort ab. Herzlichen Dank, Herr Schröder. Bis Donnerstag.